So, können Sie das mal zusammenfassen? Sie kamen dort in das Altenpflegeheim und man hat Ihnen gesagt, dass dort die Menschen mit solchen verbotenen und nicht zugelassenen Medikamenten behandelt werden? Ganz genau. Ganz genau. Wie spielte sich das ab? Sie kamen da rein und was passierte dann? Ja, meine Großmutter hat mich des Öfteren darauf hingewiesen, dass sie Tabletten gefunden hat, insbesondere in Kartoffelpüree, dass in Suppen teilweise nicht ganz aufgelöste Tabletten präsent waren. Die hat sie dann im Mund quasi verborgen und dann bei Gelegenheit, weil sie ja auch mit jemandem auf dem Zimmer war, die hat sich das Zimmer ja damalig geteilt in Moers, dass sie das ausgespuckt hat. Das hat sie also versteckt unter dem Kopfkissen, die ganzen Tabletten. Und das war in einer Woche eine unglaubliche Menge, weil sie hat mir die immer dann gegeben. Und sie hat natürlich auch von dem behandelnden Arzt, der, glaube ich, einmal in 14 Tagen dort zur Visite kam, Imab gespritzt bekommen. Dagegen konnte sie sich ja damalig nicht wehren. Und das veränderte natürlich ihren Gemütszustand damals sehr, sehr, sehr stark. Sie war eigentlich immer eine sehr wache Frau, auch nach dem Schlaganfall. Und war das negativ? Das hat sich unglaublich negativ ausgewirkt. Es dauerte ja, um Reflexionen in einem Gespräch von ihr zu bekommen, die sachgemäß waren. Das dauerte seine Zeit, das dauerte teilweise bis zu 5 Minuten, 10 Minuten. Ich habe manchmal so gedacht, ich hätte da einen Junkie vor mir, einen über 70-jährigen Junkie. Und das hat mich damals sehr, sehr aufgebracht. Da war ich noch sehr, sehr jung. Was passierte dann? Man hat sie von einer Pflegerin darauf hingewiesen? Ja. Also eine Pflegekraft, die da in der Kantine Essen, mich für die Essensausgabe dann natürlich auch zuständig war in Moers seinerzeit. Eine Sekunde, ich gehe mal eben kurz rüber, um das einfach mal in Frage zu stellen. Das gibt es nämlich heute nicht. Man hat sich da den ganzen Kapital bedient seinerzeit. Ich gehe mal zu meiner Mutter, die ist ja hier. Ja. Eva, du, sag mal, wo war die Oma damals, die Agnes? In, wie hieß das Pflegeheim in Moers? Schlörstift. Schlörstift in Moers. Schlörstift in Moers, den gibt es aber nicht mehr, ne? Doch, da hatten sie doch neu gebaut. Das weiß da hatten sie neu gebaut, ja, kurze Zeit später. Kranichstraße. Achso, ja. Aha. Ja, also es macht Sinn, auch mal in so ein Heim zu gehen. Die können das ja alle nicht kontrollieren und da einfach mal die Leute nicht zu verhören, sondern einfach mal ein Gespräch mit denen anzubinden. Die werden dann schon das Dementsprechende dazu sagen. Jetzt möchte ich mal wissen, was hat denn die Person Ihnen wörtlich gesagt? Die Person oder hat etwa gesagt, dass die Heimleitung, der Heimleiter und seine Assistenz dafür bezahlt wird, dass nicht zugelassene Präparate an damaligem Pflegeheim an Patienten da definitiv ausprobiert werden und dass Statistiken über die Wirksamkeit der Medikamente gesammelt werden, so wie die sich eben halt auswirken. Das wird auch kurz notiert oder kurz charakterisiert. Ja, und das wurde dann damals weitergegeben, zum Beispiel an die Firma in Neuss, die Imab hergestellt hat, die ich persönlich damals aufgesucht habe und habe dann einen Riesenstreit gehabt mit denen. Und ja, das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Da gab es noch einen Zwischenfall in der Tiefgarage. Nicht wirklich. Ja, der Zwischenfall in der Tiefgarage war der Fall dann mit meiner Mutter. Das war mit dem Richter. Ja, der ja, Richter war... Was war das denn? Ja, der Richter hatte, meine Mutter ist 42 Jahre bei der Stadtverwaltung gewesen, war zuletzt beim Ordnungsamt in Duisburg beschäftigt und hatte eben halt nach dem Tod meines Stiefvaters so große Lebensveränderungen erfahren, dass sie sich abgesondert hat aus der Gesellschaft, dass sie alleine gelebt hat über 2 Jahre lang und davon fast ein Jahr, ohne dass sie etwas gegessen hat. Und dann habe ich einen Kollegen angerufen von ihr, der heißt Falco Firlus, ist übrigens lachhafterweise jetzt eingesetzt worden als Wahlhelfer beziehungsweise Pressestelle der Stadt Duisburg für den verblichenen Herrn, wie heißt er noch schnell, der hat hier übrigens sehr, sehr großes... Was hat der gemacht? Das war der Bürgermeister. Wie heißt er denn, wie ist er denn jetzt? Ja, noch? Sie wollten noch was sagen. Ja, was hat er gemacht? Das ist doch jetzt also ich habe ihn gebeten damals, wie hieß der Bürgermeister, der die geschrieben hat? Ja, nein, nicht der Bürgermeister. Sie wollten noch was erzählen. Sauerland, genau. Adolf Sauerland, ja genau. Der Falco Firlo sitzt da halt in der Presse oder saß dort noch vor 3 Wochen in der Pressestelle. So, und den hatte ich damals gebeten, schau mal bitte bei meiner Mutter nach. Ja, und dann kam eben halt der Fall für sich. Meine Mutter ist dann daraufhin mit 32 Kilo, das heißt also, es war gar keine Mutter, es war ein Haufen, ein Sack Knochen, wurde dann ganz schnell in diesen Stift gebracht, in dieses Krankenhaus, was definitiv nur 3 Straßen weiter war. Eine Sekunde mal. Was hat sie vorher gewogen? Sie hat vorher gewogen 56 Kilo. Eva, in welchem Krankenhaus warst du in Duisburg? Ich war im Vinzenz-Hospital. Papendelle, genau. Das Stadtmitte, ja. So, und da ist sie verbracht worden. Das ist also quasi nach der Auffindung von dem Falco Fierlos, meiner Mutter, die sie da besucht hat, der Häuserstraße. Der stellte dann fest, meine Mutter wollte erst die Tür nicht öffnen, hatte da Schwierigkeiten gemacht, dann fand er sie fort, völlig ausgetrocknet, also quasi, wenn man das so sieht, Bilder, aus Auschwitz, ja, so, da kann man das wohl ja sagen. Ja, kenne ich. Der Kiefer meiner Mutter war um 1,8 Zentimeter, so wie man dann nachher im Krankenhaus festgestellt hat, geschrumpft, aus Wassermangel. Man hat sich also um sie nicht gekümmert. Und man hat sie zwischenzeitlich von der Hausverwaltung noch erpresst. Das ist aber allerdings eine Vorgeschichte, die kann ich jetzt hier gar nicht ausführen. Das sind so viele Sachen. So, der Falco verbrachte sie eben halt, er rief dann eben halt das Krankenhaus an, dann wurde sie dorthin verbracht. Und dort wurde sie dann innerhalb der nächsten 24 Stunden, die auf sie zukamen, wurde sie gleich gezwungen, Patientenverfügung, dies und jenes und so weiter. Sie wurde also mit einem Haufen Papierkram, und ich meine, jetzt einfach mal ethisch gesprochen, wenn jemand 32 Kilo wiegt, der ist so in einem solchen Zustand, da fällt es natürlich den behandelnden Ärzten leicht, etwas Negatives über die Psyche aufzuschreiben oder sich unterschreiben zu lassen. Und das passierte in dem Fall auch so. Und der Richter Weiß in Duisburg ordnete damals an, dass die Wohnung versiegelt wird. Wir waren dann schneller, ich war dann schneller. Ich habe das also quasi innerhalb von quasi 24 Stunden geregelt, dass ich das Hab und Gut von meiner Mutter gerettet habe. Bei mir bekannt ist, dass diejenigen, die dann die Wohnung versiegelt haben oder diejenigen, die zur Besichtigung oder zur Beschau kommen, und so äußerte sich dann damals auch unglücklicherweise der Falco Fierlos, der durchstöberte nämlich mit Hilfe des Schlüssels, den meine Mutter ihm dann gegeben hatte. Sie kann sich wahrscheinlich gar nicht daran erinnern, dass sie ihm die gegeben hat. Der durchstöberte dort die Wohnung und machte wohl schon einige Möbelstücke, Antiquitäten aus in der Wohnung, Teppiche aus. Meine Mutter ist eine Sammlerin von Teppichen gewesen, echten Teppichen, Orientteppichen, und die hatten das schon quasi untereinander aufgeteilt und waren dann auch dermaßen geschockt darüber, dass die Wohnung schon geräumt war. Ich habe dann das ganze Zeug dann in einer Nacht- und Nebelaktion wegholen müssen, weil ich befürchtet habe, dass eben halt alles beschlagnahmt wird und eingezogen. Das war also quasi nichts anderes, wie so eine Raubvorbereitung. Und das trifft sehr, sehr viele Leute in Duisburg. Es gab aber einen Fall in der Tiefgarage mit einem Richter. Der Fall in der Tiefgarage war der, ich wusste, wo er sein Fahrzeug stehen hat. Wer? Der Richter Weiß. Der hatte was gemacht, der vorher? Der hatte den Beschluss angestrebt, eben halt die Wohnung versiegeln zu lassen. Das war ja dann eben halt so eine Aktion, die hat ja nicht funktioniert. Und da habe ich eben unglücklicherweise damals gedroht. Ich habe ihn dann angerufen. Ich habe gesagt, Herr Richter Weiß, ich sehe gar keinen Handlungsbedarf. Meine Mutter wird sich dann ja dementsprechend erholen. Meine Mutter ist ja nicht geistig geschädigt oder sie ist ja nicht irgendwo hinterm Mond. Sie lebt ja nicht hinterm Mond, sondern sie hat eben halt nur diesen Schicksalsschlag nicht verarbeiten können. Und das ist eben halt im Großen und Ganzen eigentlich das, was eben halt sehr, sehr viele Schicksale in dicht besiedelten Gebieten ausmacht. Sie trafen den Richter in der Tiefgarage? Nein, ich habe den Richter angerufen von hier aus, weil mir bekannt wurde oder bekannt gemacht wurde von dem Herrn Falco Fierlos in der Stadt, der beim Ordnungsamt eben halt mit meiner Mutter lange, lange Jahre zusammengearbeitet hat, dass der zu mir gesagt hat, pass auf, da schaltet sich wahrscheinlich der Richter ein. Der hat mich also quasi gewarnt. Und ich habe dann daraufhin reagiert mit dieser Aktion, dass ich dann einen Laster gemietet habe, einen 12,8 Tonner, und dann habe ich die Wohnung geräumt. Aber irgendjemand haben Sie doch persönlich fast angetroffen. Ich habe keinen persönlich angetroffen. War das der Arzt in der Tiefgarage? Nein. In der Tiefgarage ist eigentlich nicht das. Ich wusste nur, wo der Richter Weiß parkt. Das war in einer Tiefgarage. Und ich habe gesagt, Freundchen, wenn du deine Sache jetzt umsetzen möchtest, dann treffe ich dich heute Abend in der Tiefgarage. Das war allerdings eher eine blinde Drohung von mir, weil ich ja gesehen habe, was hier passiert. Also ich sage ganz einfach mal, ein Menschen in einer solchen Situation, bei einem solchen Gewichtsverlust, der ist nicht Herr seiner Sinne und der unterschreibt ihnen alles. Ja? Meine Mutter hätte sogar noch eine Versicherung unterschrieben oder vielleicht einen Kreditvertrag in dieser Situation. Wie viele Jahre ist das her? Das ist jetzt her 4 Jahre. 4 Jahre, und seit 2 Jahren lebt meine Mutter bei mir. Und es geht jetzt wieder besser? Ja, ist ganz normal. sie ist jetzt... Was wäre passiert, wenn sie dort geblieben wäre, in diesem... Sie wäre gestorben, ganz einfach. Sie wäre gestorben. Sie war ja kurzzeitig in einer geschlossenen Abteilung dieses Vinzenz-Hospitals. Da habe ich sie ja dann vorgefunden. Sie hatte ja auch schon einen Vormund. Aber ich habe mich auch mit dem Vormund nicht auseinandergesetzt, weil meine Mutter ja spezifische Rechte innehatte. Und ich habe meine Mutter dann aus dem Krankenhaus gestohlen, entführt. Das war das einzigste Mittel, damals Klarheit in die Sache zu bringen, weil ich wollte definitiv abwarten, bis meine Mutter wieder eine eigene Entscheidung treffen kann. Ja, darf ich das so veröffentlichen? Aber natürlich, klar, sicherlich. Es sind ja jetzt nur Fetzen, es sind ja auch nur teilweise, es ist ja weder geskriptet noch sonstig. Sonstiges. Das ist jetzt aus meiner Erinnerung. Das ist ja. Kann die Mutter sich auch dazu äußern? Meine Mutter wird sich mit Sicherheit dazu äußern. Soll ich Ihnen meine Mutter mal geben? Kann ich Ihnen sofort geben. Sagen Sie, es wird aufgenommen. Gerne, gerne. Kein Problem. Eva, der ist der Udo Pohlmann, der möchte mal mit dir sprechen. Ja. Warte, Mario, bleib hier. Ich weiß nicht, wie man das macht. Hallo? Ja. Ja. Herr Pohlmann aus Bielefeld ist dran. Ach, Sie kann mich aber ganz schlecht verstehen. Bin ich zu leise? Bitte? Bin ich zu leise? Ja, sehr leise. Mhm. Wie ist es Ihnen im Krankenhaus ergangen? Haben Sie zu viel Tabletten bekommen? Im Krankenhaus? Ja. Tabletten? Ja, da habe ich Medikamente bekommen. Hat Ihnen das schlecht getan? Bitte? War das schlecht für Sie? Nein, im Grunde genommen, ich hatte ja sowas am Magen, ne? Ja. Und am Darm. Und dann habe ich Medikamente bekommen, also dass da wieder normale, wie nennt man das, so Stoffe entstehen in der Magen-Darm-Wand und in den Darm. Habe ich Medikamente bekommen. Ich war ja erst 4 Wochen war ich auf der normalen Krankenstation. Und dann später war ich 4 Wochen auf der Psychiatrie. Und da habe ich bekommen Mirtazapin. Und als Schlaftablette habe ich bekommen Zopliqon. Ja. Und das war alles. Also dann, die Zopliqon einmal am Abend und dann die anderen Tabletten mehrmals am Tag. Wurde es denn dadurch besser? Bitte? Ob es dadurch besser überhaupt wurde? Überhaupt nicht. Nein? Nein. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das Einzige, was mir geholfen hat, dass ich wieder angefangen habe zu essen und dass ich dann so eine Therapie gemacht habe mit Laufen und auf so einem Laufband und dass ich also so Bestrahlungen bekommen habe und so, das hat mir ganz gut getan. Mhm. Würden Sie andere vor der Psychiatrie warnen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Obwohl, ich sag mal so, da waren Stunden dabei, da haben wir gemalt und dann haben wir also Spiele gemacht und haben also mehr und haben also so geturnt, ne, so wie Art wie Yoga, so Äpfel pflücken und dies und jenes. Und mit so einem Medizinball und so. Das hat mir auch ganz gut getan. Mhm. Aber die psychiatrische Behandlung durch Tabletten war schlecht. Die war schlecht, die war außerordentlich schlecht und sehr oberflächlich. Da hat sich auch niemand mit dir beschäftigt. Da sind also einfach Tabletten verschrieben worden. Da haben die nicht gefragt, wie es dir geht und was für Empfindungen du hast und aus welchem Grund du so geworden bist und. Da hat ja keiner nachgefragt. Da ist ja, das war alles oberflächlich, da ist ja nicht in die Tiefe gegangen worden. Mhm. Also das heißt, dass man da mal gegraben hat im Gedächtnis von den Leuten und dass man mal gefragt hat und hinterfragt hat, was waren die Gründe und so weiter und so fort. Überhaupt nichts. Ging es den anderen Menschen auch schlecht dort? Bitte? Ging es den anderen Menschen dort auch schlecht? Die sind noch länger da geblieben wie ich. Wie? Die sind länger da geblieben wie ich. Ja. Ja. Und außerdem haben also sehr viele Leute geweint. Und das habe ich nicht ein einziges Mal getan. Ich habe mir immer vorgenommen, nicht zu weinen. Mhm. Hatten was, die vielleicht was, auch... Also normalerweise so zwischendurch war, das war, ja, dass mir oft schlecht geworden ist. Mhm. Also das kam immer noch vom Magen, dann habe ich solche Ampullen bekommen und dies und jenes und so. Aber im Grunde genommen, muss ich sagen, war die Behandlung so, dass ich eigentlich nur das Krankenhaus aufrechterhalten habe. Denn die haben so viele Untersuchungen gemacht und dann haben die mich noch in so eine Tonne geschickt, in ein anderes Krankenhaus. Und das hat fast den ganzen Tag gedauert. Da war ich so fix und fertig vom langen Warten. Da habe ich 8 Stunden gewartet, bis ich überhaupt drankam in so eine Tomografie-Tonne, ne? Mhm. Und das hat mich alles fertig gemacht. Kann es denn sein, dass die anderen Menschen auch zu viel und die falschen Tabletten bekommen haben? Man merkt es den Menschen ja an, warum es ihnen schlecht also ich geht. Ich muss Ihnen sagen, ich war das erste Mal in der Psychiatrie und die Leute, die da waren, die Mitpatienten, die waren schon zum 3., 4. oder 5. Mal sogar da. Mhm. Aber man spricht sich ja ein bisschen ab, ob man zum Beispiel aufgrund dieser Tabletten da solche Qualen hat. Manchmal sieht man es ja, dass es anderen aufgrund der Tabletten schlecht geht. Das meine ich ja. Also ich das ganz hundertprozentig. Ganz bestimmt. Wurden auch Menschen gefesselt? Ich würde sagen, da gibt es andere Möglichkeiten. Da gibt es andere Möglichkeiten, mit den Leuten umzugehen, als denen nur die Tabletten zu verabreichen. Wurden auch Menschen gefesselt? Gefesselt? Ja. Nein, das ist ja verboten. Ja, aber das praktiziert man trotzdem in Deutschland. Ja, ich war ja im Krankenhaus in der Psychiatrie. Ja, aber da wird ja auch gefesselt. Doch, doch. Da macht man das nicht. Doch. Ja, das war so eine offene Station, da konnte jeder drauf kommen, ne? Ach so. Da waren also 2, 3 Leute waren auch im Zimmer und so. Das hätte jeder mitgekriegt. Ja, aber woanders wird es ja praktiziert. Ich habe es ja selbst gehört. Ja? Mehrmals, ja sicher. Ja, ich habe das auch schon gehört, dass die Leute gefesselt haben und dann haben sie die behandelt und so weiter und so fort und zwangsernährt und den zwangsweise auch die Tabletten gegeben. Aber da war das nicht der Fall. Da hat man das nicht gemacht. Mhm. Da hat man das nicht gemacht. Vielleicht auch deshalb, weil mein Sohn ja auch öfter zu Besuch kam und er immer ein Auge auf mich gehalten hatte. Ja. Und der mir auch gesagt hat, pass mal auf, du musst das und das machen, du musst dies machen, du musst jenes machen, du musst sehen, dass du wenigstens etwas wieder auf die Beine kommst. Hätten das hat Sie, mir auch geholfen. Hätten Sie die Psychiatrie denn überlebt? Bitte? Hätten Sie die Psychiatrie überlebt? Ich hätte das überlebt, aber ich wäre später nicht mehr alleine zurechtgekommen. Mhm. Und wie ich dann zu meinem Sohn gekommen bin, da haben wir ja die Tabletten von heute auf morgen abgesetzt. Also schlechter ist es mir da auch nicht gegangen. Mhm. Denn das sind ja Tabletten, die einen am Tag sehr müde machen und träge und dies und jenes. Und da bist du auch nicht mehr in der Lage, darüber nachzudenken, was mit dir passiert. Ne? Und dann später, wenn die Tabletten abgesetzt wird, dann bist du erstmal am Überlegen, dann kommst du langsam zu dir, was ist da passiert, was haben die mit dir gemacht und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Aber Sie würden die Tabletten nie wieder nehmen? Ich habe die Tabletten nicht mehr genommen. Mhm. Ja, das reicht mir dann erstmal als Information. Ja, das ist ja auch so. Das kommt ja auf die Wirkstoffe an. Da ist also dieses Diazepam, das macht dich ja vollkommen müde. Das ist ja was zum Einschlafen. Dann dann habe ich bekommen Sertralin. Das ist ja so Sertralinhydrochlorid und so weiter. Und das sind ja alles Giftstoffe. Ne? Da trinkt man lieber einen Tee, um sich zu beruhigen und dies und jenes mit ein bisschen Zucker drin und so weiter. Das hilft einem besser. Das ist kriminell. denn, was man mitmacht. Macht man will mich aus den Füßen an. Man riecht mich auch gern absichtlich, behaupte ich auf. Gestern wieder Herr Taumeiser zur Frau Hildersen, meiner Betreuerin, in dem Gespräch zwischen mir und der Frau Hildersen, Herrn Blaumeiser sagt, ja, Frau Hildersen, jetzt haben wir es richtig hochgebracht. Ja, Frau Hildersen, jetzt gehen wir einen Tass Kaffee trinken. Wissen Sie, die beabsichtigen einen neuen Herzinfarkt. Die Gefahr durch Herzerschütterung bei dem Gewalttat, wo der Pfleger mich wieder getreten hat und so. Und es kann ja auch sein, dass ich einen Splitter in der Lunge habe durch den Tritt von den Knochen, von dem Brustbein und meine Verschraubung in dem Wirbel und das Ganze. Das kann ja sein, dass das bei dem Treten von dem Pfleger alles, also dass ich innere Verletzungen, ich habe innere Verletzungen mit Sicherheit. Und man will mich umbringen, behaupte ich, weil so gewisse Leute Dreck am Stecken haben und die haben erkannt, dass ich es durchschaut habe und weil ich laut rede, was ich denke und behaupte, das ist so. Und der Herr Blaumeiser ahnt Gefahr durch meine Aussage. Er hat Angst um sein Geld und darum, um seinen Kragen, da der Angst hat, er müsste in den Knast. Denn die Leute hier, die haben nicht die entsprechende Pflege. Die vereinsamen, jetzt sind schon weniger Leute hier, sind so viele entlassen worden. Ja, das kann sein, dass der Blaumeiser wirklich Entlassungen vornimmt, weil er erkannt hat, das Konter hat recht, hier gehören die Leute nicht hin. Die Leute sind gesund, beziehungsweise gesund, zumindest nicht psychisch krank. Die haben ein Anrecht auf ein Privatleben, deshalb entlässt er viele Leute. Das hat der Eckart Kaiser heute gesagt. Ach ja, schau mal, Dorothee, jetzt werden wieder viele entlassen. Und diese Botschaft hat er nicht, weil er das gesehen hat, die hat er von Schwester Esther, diese Botschaft. Von der Schwester Esther, der Wohnbereichsleiterin, kann das nur sein. Die manipuliert den Eckart nämlich. Herr Pohlmann, und schriftlich festhalten. Gestern das Gespräch habe ich schriftlich festgehalten. Aber ich bin wach seit heute Morgen 4:30. Ich kann nicht mehr. Ich bin erschöpft. Und die Gewalt und das Ganze, die seelische Gewalt und die körperliche Gewalt. Herr Pohlmann, ist erledigt.